Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt, ich bin schuld an einem Unglück. Wer von euch ist schuld an einem Unglück, hat ein Unglück verursacht? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Thema heute Nacht bei uns, ich bin schuld an einem Unglück. Erster Anrufer ist Paul und Paul ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Paul. Du bist schuld an einem Unglück? Ich bin schuld wahrscheinlich an einem Unglück, ja. Mhm. Erzähl mal, um was geht es? Ja, das ganze Thema liegt schon 7 Jahre zurück. Es war so in der Grenzzeit meiner Jugend, sag ich mal. Ja, wir sind mit mehreren Freunden damals im Harz, bei Goslar, lange Zeit da oben, mit der Autos ein bisschen umhergefahren. Und vor mir ist mein Freund gefahren mit 130 Stundenkilometer ungefähr und ich dahinter. Und ich habe ihn halt immer angesprochen, schneller zu fahren. Also so eine Art Autorennen? Nein, indirekt, ja. Ja, eigentlich schon, eigentlich nein. Ich habe immer mit Lichthupe ihn aufgefordert, schneller zu fahren, immer dicht aufgefahren und versucht, riskante Überholmanöver zu starten, um ihn halt ein bisschen zu necken und zu ärgern. Auf einer Landstraße war das, auf, ne? Auf einer Landstraße, ja. Das Ganze war auch nachts, um 3, 3:30. Es hat geregnet, wie aus Eimern, ob wenn einer einen Wasserhahn aufgedreht hatte. Und mein Freund hatte dann halt richtig beschleunigt. Er hat richtig Gas gegeben dann. Und ich immer hinterher, 150, 160 auf der Landstraße und immer mehr Regen auf der Windschutzscheibe. Es waren 2 Autos daran beteiligt? Ja, 3 quasi. Ein anderer Freund war auch noch dahinter, aber der hat da nicht mitgezogen. Hattet ihr Alkohol getrunken? Nein, nicht alles nüchtern, ohne Drogen. Wie ging es dann weiter? Ja, irgendwann sind wir dann bei 170 stehen geblieben auf dem Tacho. Und ja, in dieser Kurve war halt eine Baustelle gewesen. Und durch dieser Baustelle war halt ziemlich viel Sand und so auf dieser Fahrbahn. Und durch diesen Regen gab es dann halt einen ziemlichen Schmierfilm. Und der ist halt in diese Kurve, die auch ziemlich scharf war, mit 170 reingegangen. Und ist halt dann rausgeschleudert. Ich konnte dann noch rechtzeitig abbremsen. Er hat sich überschlagen mehrmals. Ja. Dann mit der frontalen Seite hat er sich halt um den Baum gewickelt. Mit welcher Folge? Dass er gestorben ist dabei. Wie viele Leute waren in dem Auto? Nur er. Nur er. Nur er. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Bei diesem Unfall. Ja. Und ich hatte seine Freundin im Auto und noch seinen Bruder. Du hast dich soweit wieder fangen können mit dem Auto, dass dir gar nichts passiert ist, dass euch gar nichts passiert ist. Ja gut, ich hatte mein Auto einigermaßen unter Kontrolle, weil ich habe gesehen, dass er weggeflogen ist, weggerutscht. Und da bin ich auch sofort in Eisen gegangen. Und also euch ist nichts passiert? Nee, uns ist ihr habt das Auto zum Stehen gebracht irgendwann, seid ausgestiegen und habt dann diesen Schrotthaufen gesehen? Ja, der war halt richtig um Baum gewickelt. War dein Freund sofort tot? Nein, noch nicht. Und ja, wir sind dann halt alle aus Autos geklettert, gestiegen, hingerannt. Und dann haben wir halt noch ein Wimmern gehört und ein Jammern. Konnte man ihn denn befreien aus diesem... Also wir konnten da gar nichts, weil man konnte auch schon gar nicht mehr erkennen, was das für ein Auto war. Also er war ganz eingesperrt in dieses Knäuel von Blech. Und ja, wir haben nur noch ein Jammern und ein Wimmern da drin gehört. Wir haben auch mit Taschenlampen reingeleuchtet in dem Moment, wo ein anderer Freund dann halt schon die Polizei geholt hat. Haben wir mit Taschenlampen reingeleuchtet, man hat ihn schon gar nicht mehr gesehen in diesem Auto, nur... Aber es muss in der Zeit, das war, du sagst vor 7 Jahren, da gab es noch keine Funktelefone, keine Handys. Wie holt man da schnell Polizei und Krankenwagen? Ja, da war... Mitten im Wald oder in ja, benachbarte Häuser waren da. Ach so. War kurz vorm Ortseingang, war diese Kurve auch. Ist denn dein Freund verstorben, während ihr auf die Polizei gewartet habt im Krankenhaus? Ja, ja gut, es war so, die Polizei kam vorher, weil halt die ganze Rettungsnummer, die kam da angefahren und Naja, dann standen, weil die Polizei, die hatte uns auch da vom Platz verwiesen, die haben gesagt, geht mal da ein bisschen zur Seite. Und also ihr habt nicht gesehen, wie man ihn herausgeholt hat? Ja, schon, die Feuerwehr und so, die kann man ja nicht übersehen, die sah man dann schon. Nein, ich meine, ihr habt nicht gesehen, wie man deinen Freund da rausgeholt hat? Nein, nein, wir haben nur gesehen, wie sie ihn dann ja abtransportiert haben. War er da tot? Bitte? War er da dann tot? Ja, er war dann tot, ja. Du gibst dir die Schuld, dass das so gekommen ist, weil du ihn so gedrängt hast und warst du der Hauptantreiber von diesem irrsinnigen Rennen in der Nacht? Jein. Irgendwo sagte er, ja, er hatte mich den ganzen Abend schon übergeneckt, sagte, deine Bude, die bringt sowieso nichts und hin und her. Und ja, und dann habe ich ihn halt mal bewiesen, dass ich halt doch ein bisschen fixer sein könnte wie er. Aber du bist doch hinterhergefahren und nicht vorgefahren. Nee, ich wollte ihm zeigen, dass ich ihn halt anschieben kann, ne? Und Ach so. Also völlig bescheuert, ne? Ja, völlig bescheuert. Völlig wohl. Ja, gut. Und die Freundin von ihm war auch dabei. Wie habt ihr denn das dann alles aufgenommen in dem Moment? Ihr habt dann kapiert, was geschehen war. Wie war euch zumute? Wie war die Stimmung, als er dann abtransportiert wurde? Ja, dann. Also erstmal war der Schock so gewesen, dass der Notarzt am Polizisten vorbeigegangen ist und sagte, ja, das ist Ex, ne, sagte er. Und wir standen halt unmittelbar beim Polizisten. Und wo der Notarzt halt sagte, Ex, dann war uns das klar, eine Ex für Exitus. Ne? Ja, das ist mir schon klar. Was hat das in euch ausgelöst in dem Moment, in dir? In mir ist, ja, da weiß ich nicht. Erstmal habe ich gar nichts mehr gedacht, da war völlige Leere in mir. Seine Freundin, die ist zusammengebrochen sofort, die ist total ausgeflippt da. Es ist ja auch vermutlich dann ein enormer Schockzustand, unter dem man steht, unter dem du dann auch gestanden hast in dem Moment. Wie ist es denn heute? Es sind 7 Jahre vergangen. Machst du dir heute immer noch Vorwürfe, dass du schuld daran bist oder mit Schuld trägst? Ja, ich mache mir irgendwo, ich weiß es selber nicht, ob ich mir Vorwürfe machen muss oder ob ich mir Vorwürfe machen lasse. Macht man dir Vorwürfe? Einige Menschen aus meinem Umfeld machen mir Vorwürfe davon, weil die so unmittelbar an dieser ganzen Aktion beteiligt waren. Die Freundin zum Beispiel, hat die dir damals Vorwürfe gemacht? Ja, die macht mir auch heute noch Vorwürfe, aber wiederum, sage ich mal, sind das 7 Jahre, die sind vergangen. Ich habe immer noch einen Kontakt mit ihr so ein bisschen und heutzutage sehen wir die ganzen Sachen ein bisschen anders da. Er hätte sich auch nicht drauf einlassen müssen. Ne? Also ich glaube auch, dass ihr beide die Schuld an diesem Unglück tragt. Einmal, du hast es richtig gesagt, er hätte sich nicht drauf einlassen müssen, aber du hättest es auch nicht mitmachen dürfen. Ja, es ist halt eine Sache, die mich halt 7 Jahre lang schon irgendwie verfolgt. Und so ein, ich meine, ich bin ja nun mal schon 26. Und wenn ich heutzutage so die Kiddies sehe mit 18, 19 oder so und die rasen wie die Bekloppten und die genauso Sachen machen, die Rennen veranstalten nachts auf irgendwelchen Landstraßen, wo einem über die Gänsehaut kommt, wenn man das liest oder sogar irgendwie mal mitbekommt. Ja. Nach 7 Jahren ist es natürlich immer noch irgendwie im Kopf, ne? Es ist immer noch präsent. Ja, das geht auch irgendwo nicht raus, auch wenn ich mich irgendwie mal nach einem geschafften Arbeitstag oder so hinlege und versuche, nur ein bisschen einzunicken oder so. Und man tut mit so diesen Gedanken einnicken, dann träumt man davon automatisch irgendwo. Verstehe. Und es quält mich ungemein. Also es rennt mir die ganzen 7 Jahre rennt es mir schon hinterher, ne? Ich möchte gerne vorschlagen, Paul, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Worte redest jetzt, mit der Anna. Ist das okay? Würdest du es auch gerne machen? Ja. Es passiert ja nichts und es kann nichts schaden. Vielleicht kann sie dir noch ein paar Tipps geben, wie du vielleicht doch etwas mehr das bewältigen könntest. Vorgang wirst du vielleicht kennen, du legst auf und wir, das heißt, die Anna ruft dich gleich an. Ja, gut. Ich wünsche alles Gute. Ansonsten, irgendwo möchte ich ganz gerne nochmal an die Hörer oder Zuschauer appellieren, die auch ein bisschen jünger vielleicht sind, die am Radio sitzen. Leute, lasst die Finger von solchen Aktionen. Es geht da in die Hose und... Das wirkt sehr glaubwürdig, wenn es jemand sagt, der es selbst erfahren hat und das mitgemacht hat, ne? Als wenn es jemand Unbeteiligtes sagt. Eben. Ich danke für deinen Anruf und wir rufen dich gleich zurück, Paul. Okay. Mach's gut, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich bin schuld an einem Unglück. Trifft das bei euch zu? Seid ihr vielleicht Verursacher oder Mitverursacher von einem Unglück und könnt dieses nicht bewältigen. Tragt es vielleicht, so wie wir es gerade von Paul gehört haben, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte mit euch herum und habt ein schlechtes Gewissen und macht euch Vorwürfe und sagt, hätte ich doch damals nur so und so gehandelt, dann wäre das nicht passiert. Ich trage einfach die Schuld, da kann man reden und man kann letztendlich nichts machen. Oder ihr fühlt euch schuldig und seid gar nicht mal so richtig schuld an einem Unglück, seid aber verwickelt gewesen in ein Unglück, ein Unfall, was auch immer. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die Steffi ist jetzt dran. Steffi ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo, also Steffi. Ich bin irgendwo indirekt schuld an einem Unglück. Erzähl mal. Also ich war vor gut anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen obdachlos. Aha. Und ja, so, da sind wir halt reingeschlittert. Ich bin zu ihm gezogen. Er hatte damals schon die Räumung. Ich habe eine Wohnung gemietet. Also lass mal ganz von vorne anfangen. Du hattest vorher eine eigene Wohnung, oder was? Ich habe bei meinem Vater gelebt, kam aber mit dem nicht mehr klar, weil immer Stress gab. Mhm. Und ja, hat mein Freund gesagt, ob ich nicht zu ihm ziehe. Bin ich dann auch. Mhm. Bis ich nicht wusste, dass er halt auch schon nicht mehr Miete gezahlt hat. Er hat ein Apartment gehabt und er musste dann halt auch ziemlich schnell da raus. Mhm. Dann habe ich halt auf meinen Namen eine Wohnung angemietet, im selben Haus. Und ich wusste aber schon von Anfang an, ich kann die Miete da nie zahlen, weil wir auch beide keine Arbeit hatten. Mhm. Und ja, dann habe ich das immer so ein bisschen weggedrängt und dann kamen die Mahnungen vom Vermieter und so weiter. Mhm. Auch mit Lebensmitteln war das immer so ein bisschen knapp. Mhm. Also ja, von was habt ihr denn überhaupt gelebt in der Zeit? 250 Mark Kindergeld für zwei Personen im Monat. Kann man davon leben? Nein, das ging nicht. Ich habe Schulden gemacht, ich habe Handyverträge geholt, ich habe mir Sachen auf Ratenzahlung geholt, verkauft. Ich habe jetzt noch 30.000 Mark Schulden an der Backe oder wir haben unsere eigenen Sachen vertickt. Mhm. Aber unsere Familie und Freunde haben wir nichts merken lassen. Wir haben immer schön die heile Welt vorgespielt. Mhm. Aber dann irgendwann eines guten Tages kam der Befehl dann vom Gericht zur Räumung. Raus und aus der Wohnung. Mhm. Da ist mir dann irgendwie alles von den Augen gefallen. Da konnte ich nichts mehr verdrängen und nichts mehr wegschieben. Mhm. Da war ich fix und fertig. Ja, und dann saß mir da, was machen wir jetzt? Und was passiert genau? Was passiert dann, wenn man aus der Wohnung rausgeschmissen wird und kann nichts Neues anmieten? Was ja, macht man da? Also da war ich erstmal fix und fertig, war nur am Heulen, weil ich mir gedacht, oh Gott, das kann es nicht sein. Vor allem, weil sie auch allen so erzählt haben, ja, uns geht's gut, wir haben Arbeit, weil man sich auch irgendwie nicht vor den Eltern eingestehen will, ja, erste Wohnung gleich so ein Mist gebaut. Also ihr habt denen so eine richtige Scheinwelt vorgespielt. Ja, die haben uns das irgendwann auch schon selber geglaubt. Also irgendwann haben wir denen das, wir haben natürlich, ja, wir haben beide Arbeit, weil man hat uns das auch nicht angesehen, weil wir das schon so perfekt inszeniert hatten. Steffi, bevor du jetzt weiter erzählst, wie das dann war mit der Obdachlosigkeit und was ihr da gemacht habt, doch noch vorher die Frage, das Wasser stieg euch ja so allmählich an den Hals, ne? Mhm. Nun wart ihr zwei junge Leute, ne? Mhm. Du warst 19,5 oder sowas und dein Freund wahrscheinlich ähnlich im Alter, ne? Genau. Ja. Wieso habt ihr dann nicht alle Kräfte aktiviert und habt irgendeinen Job angenommen, irgendwas gemacht? Das hatten wir ja probiert, aber wir kamen ja aus dem Ruhrgebiet und wir haben wirklich alles probiert, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet, aber da kam nicht so richtig was bei rum. Mhm. Was hast du gearbeitet? Ich habe am Telefon von zu Hause gearbeitet, aber da kam so 600 Mark im Monat. Was hast du da gemacht am Telefon? Telefonsex. Telefonsex. Ja, und da kam auch nicht so das rum und er hat auch probiert, halt so mal so nebenbei Jobs, das war es dann nicht. Und da hatten wir dann beschlossen, wo dann dieser Befehl kam, aus der Wohnung raus. Mhm. Nach einer Woche, weil einen Monat später sollte die Räumung sein, dann haben wir dann beschlossen, so. Am besten ist, wir fangen irgendwo einen Neuanfang an. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber ihr wart obdachlos. Was habt ihr während dieser Obdachlosigkeit, wo habt ihr gelebt? Wir haben dann alle Zelte hinter uns abgebrochen. Mhm. Sind mit zwei Reisetaschen und Rucksäcken dann gefahren nach Hamburg. Mhm. Und gesagt, okay, ist eine schöne große Stadt, da fahren wir jetzt hin. Mhm. Und dann mussten wir erstmal auf diesem Obdachlosenschiff, das war die einzigste Möglichkeit zum Schlafen. Auf ein Schiff? Tage. Ein Obdachlosenschiff? Ein Obdachlosenschiff und da kam ich mir doch schon ziemlich verloren vor, weil wir die Jüngsten waren. Wie geht es auf einem Obdachlosenschiff zu? Ja, so ziemlich rau. Mhm. Wie? Ich war auch die einzigste Frau, es waren sonst nur Männer da. Mhm. Wie schläft man da? Schläft man da mit 10 Leuten zusammen? Nee, wir hatten das Glück, weil wir ein Paar waren, durften wir in ein Einzelzimmer, wo zwei Leute sind. Ansonsten kommen die Männer in einen Mannschaftsraum, wo circa 30 Personen drin sind. Ah, ja. Es hat ja bestialisch gerochen nach Urin und Bier. Ich wollte gerade sagen, wie sind die hygienischen Zustände in solchen Heimen oder jetzt gerade in dem Schiff? Also da war es katastrophal, also da waren auch Ungeziefer. Mhm. wo ich das dann an diesem besagten Tag gesehen habe, habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil da ist alles von mir abgefallen, also das die ganzen Wochen vorher, die Anspannung. Da musste auch dann der Arzt kommen und eine Beruhigungsspritze geben, weil ich war fix und fertig. Da ist dir wahrscheinlich auch klar geworden, in was ihr euch hinein manövriert habt, ne? Weil ich habe das erstmal die ganzen Leute um mich herum gesehen, weil die meisten hatten auch wohl schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Das waren also viel ältere als ihr. Viel ältere, 50 und so. Und redet man, wenn man dann unter Obdachlosen ist in so einem Heim, redet man miteinander über die Obdachlosigkeit oder wird darüber hinweggeschwiegen? Ja, also ich habe es mal probiert, aber die meisten, die da so sind, die haben sich da schon mit abgefunden. Und das wollte ich einfach nicht. Ich habe mich damit nicht abgefunden, dass ich da jetzt obdachlos bin. Lass mich noch fragen, wie so gibt es da Waschräume, Bäder? Ja, da gab es dann halt Duschen, also Mannschaftsduschen. Und man musste halt sich da um 15 Uhr anstellen für den Schlafplatz. Und morgens um 9 musste man raus. Und kann man da auch sich Kaffee kochen oder so? Geht das? Oder kriegt man da was? Ja, Kaffee gab's. Und dann kam da auch mal abends, wenn man Glück hatte, von den Hamburger Tafeln. Ansonsten konnte man zur Suppenküche oder den anderen einrichten. Ah, ja. Und man muss tagsüber draußen sein, sagst du, um 9 war Schluss? Um 9 Uhr morgens musste man raus. Und abends, wann darf man wieder reingehen? Um 15 Uhr sollte man da sein, sonst kommt man da nicht. Ach, um 15 Uhr schon wieder. Sonst hat man keinen Schlafplatz mehr. So, wie lange wart ihr auf diesem obdachlosen Schiff? Auf diesem Schiff waren wir 3 Tage, weil ich habe gesagt, das geht nicht so. Und dann haben wir dann geguckt, dass wir irgendwie eine Wohnstelle für Obdachlose kriegen, wo man halt so ein richtiges Zimmer hat. Da hatten wir Glück, da kamen wir dann direkt freitags hin. Und da waren wir dann 2 Monate. 2 Monate. Es war auch ziemlich laut, aber da hatte ich wenigstens mein eigenes Zimmer, da war es sauberer. Und dann haben wir besucht eine Wohnung, was wir mitgekriegt haben, was ziemlich schwer war, weil wenn sie schon gehört haben, Sozialamt, nee, wollen wir nicht. Und ist schön. Aber ich habe mich trotzdem immer wieder gesagt, nee, wenn ich mich jetzt selbst mitbeleide, komme ich auch nicht hoch. Also wieder und wieder weiter geschafft. So, nun sind viele Monate vergangen seitdem. Ja. Wie geht es, seid ihr noch zusammen, ihr beiden? Ja. Ja, wie geht es euch jetzt? Wie wohnt ihr? Mittlerweile haben wir eine 2-Zimmer-Wohnung. Eine eigene Wohnung? Eine eigene Wohnung. Ja. Und wieder Möbel angeschafft. Also das ist euer Zuhause, in dem ihr euch jetzt auch wohlfühlt? Ja, in dem wir uns jetzt auch wohlfühlen. Von was lebt ihr? Er hat eine feste Arbeit. Ich habe auch gearbeitet gehabt letztes Jahr, wurde aber dann gekündigt, habe eine Fortbildung gemacht, bin zurzeit arbeitslos. Und habe mich auch dieses Jahr wieder mit meinem Vater ausgesöhnt nach 1,5 Jahren, weil ich hatte die ganze Zeit keinen Kontakt zu ihm. Also das hört sich schon so an, dass ist es dann doch erheblich bergauf gegangen, ne? Und ja, klar, weil... Du hast am Anfang so gesagt, ich war teilweise mit schuld an diesem Unglück. Warum? Ja, warum? Ja, weil mittlerweile sehe ich das doch schon alles irgendwie ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil hätte ich mich vielleicht damals ein bisschen anders bemüht, intensiver um die Arbeit und vielleicht vieles nicht so... Ja, hätte man auch vielleicht Leute um Hilfe gebeten, aber... Das ist halt auch irgendwie stolz. Jetzt ist es so passiert und das ist wahrscheinlich eine ganz gravierende Erfahrung, die du gemacht hast, die ja auch ihr Gutes hat, ne? So eine Erfahrung mal gemacht zu haben. Vielleicht ist das jetzt so der Garant, dass das nie wieder passiert bei euch oder für euch. Dass ihr immer wieder selbst euch am Schopf herausholt und euer eigenes Leben in die Hand, in den Griff bekommt. Ja, das haben wir auch gesagt. Also das dahin, da will ich auch nie wieder. Also irgendwo haben wir auch gesagt, die Erfahrung war ganz gut, aber machen möchtest du auch nicht mehr. Das ist klar. Weil und ich wünsche euch sehr, dass ihr sie nicht mehr machen müsst. Nee, also. Liebe Grüße an deinen Freund Steffi. Ja. Und ich drücke auch die Daumen, dass du eine Arbeit findest. Und dass es weiter einfach bergauf geht, dass du auch mit deiner Familie, mit deinem Papa wieder besser zurande kommst. Und einfach alles Gute. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden zu unserem Thema, ich bin schuld an einem Unglück, mit Silvio. Silvio ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Silvio. Hallo. Das klingt so italienisch, stimmt das? Das klingt italienisch, ich bin aber Deutscher. Aha. Silvio. Ja. Du bist schuld oder an einem Unglück oder meinst du schuld zu sein an einem Unglück? Ich meine es nicht nur, ich bin es auch. Ich habe einen Autounfall gehabt. Und hab dabei einen Menschen halt ums Leben gebracht. Erzähl mal von dem Autounfall. Erstmal, wann war der? Anfang 99. Und was genau ist passiert? Ich bin in der 30-Zone 50 gefahren. 50, 55. Hab rechts von links übersehen. Bin dann halt, kam halt ein Auto raus von rechts und der hat mich halt noch gerammt. Mein Auto hat sich gedreht und rechts lief halt eine Frau mit dem Kinderwagen und war halt vorbei. Die Frau ist verstorben? Nein, die Frau nicht. Das Kind? Das Kind im Kinderwagen. Wie alt war das Kind? 3 Monate. Ja. Du bist also quasi über den Kinderwagen rübergefahren? Ich habe den Kinderwagen, so wie es mir gesagt wurde, an dem Bushaltestellenhäuschen, was daneben stand, gegengedrückt. Kannst du dich da an alles noch so genau erinnern? Also an das, wo ich ausgestiegen bin und das Kind gesehen habe, ja, und danach nicht mehr. Also danach war Blackout. Du bist ausgestiegen und hast in den Kinderwagen reingeguckt? Ja, also es war bei mir, das Auto stand noch nicht mehr richtig und da habe ich schon die Tür aufgerissen, bin rausgerannt. Die Mutter natürlich auch aufgestanden wieder. Ach, die war hingefallen bei dem... Die ist über meine Motorhaube kurz gefallen und sind beide hingerannt und sie lief auf einmal schreiend weg und ich wusste nicht warum. Hab natürlich auch reingeschaut in den Kinderwagen und danach war bei mir, weiß nicht wie, wie ein Schalter da oben ausgegangen ist. Was hast du gesehen in dem Kinderwagen? Ja, das Kind, dass der Kopf leider aufgeplatzt ist. Und das war natürlich das Ende bei mir. Das Kind war sofort tot? Ja. Und diesen Blick hatte die Mutter auch in den Kinderwagen geworfen? Ja, genau, das ist das, was mich dann halt immer wieder verfolgt, dieser Augenblick, wo sie halt schreiend weggelaufen ist. Danach hast du einen Blackout, da war Schluss. Da war Feierabend. Danach. Ab wann erinnerst du dich wieder? Im Krankenhaus, wo sie mich in der Intensivstation gebracht haben, durch Atembeschwerden. Also die haben mich dann halt künstlich beatmet. Weil bei mir ist gar nichts mehr dann gewesen. Also die haben nur gesagt, ich wäre auf dem Boden gelegen, habe Schreikrampfe gehabt und wüsste nicht mehr, was ich gemacht hätte. Also nach Feierabend. Wie ist es dann weitergegangen? Wie lange warst du beispielsweise erstmal im Krankenhaus? Im Krankenhaus bin ich am Abend wieder entlassen worden. Meine Eltern haben mich dann abgeholt. Und danach war ich natürlich auch erstmal gefährdet, suizidgefährdet. Meine Eltern haben mich nicht allein gelassen. Ich habe eine eigene Wohnung gehabt auch. Und ich musste dann erstmal ein paar Tage, ein paar Wochen bei meinen Eltern schlafen. Und dann ging es weiter mit meiner Arbeit. Ich musste auf Arbeit wieder hin. Was arbeitest du? Ich bin auf dem Brückenbau. Brückenbau? Brückenbau, richtig. Die haben mich dann halt wieder zurückgeholt zur Arbeit und haben gesagt, Junge, tu irgendwas, mach irgendwas. Und das habe ich auch gemacht. Bin dadurch erstmal ein bisschen wieder von den Sachen erstmal weggekommen, von den Gedanken. Und das war eigentlich erstmal gut, so die erste Zeit. Es gab dann auch eine Gerichtsverhandlung. Richtig. Die kam dann auch noch. Hast du da zum ersten Mal die Mutter wieder gesehen? Nein, also die Mutter von da aus habe ich nie wieder gesehen danach. Und ich habe das auch versucht, irgendwie Kontakt aufzubauen mit einem Pfarrer, Seelsorger. Und er sagte nur, schreib einen Brief. Das habe ich auch getan. Bis jetzt keine Antwort bekommen. Was schreibt man in einen solchen Brief, wenn so etwas passiert? Ja, es ist die Frage, was schreibt man? Ich meine, die Frau wird mit Sicherheit nichts glauben, was man da in dem Brief schreibt. Was hast du geschrieben? Ja, dass mir das leid tut und dass ich das mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht hätte. Und wenn ich was anders hätte machen können oder wenn's, dann hätte ich es anders gemacht. Aber was soll man da hinschreiben? Also man kann alles schreiben, aber die Frau glaubt einem das nicht, das ist das Problem. Ja, deswegen frage ich das auch. Ich stelle mir das so sehr schwer vor, da Worte zu finden. Ja, ne? Ja. Eigentlich gibt es ja gar keine Worte für. Ich habe mir das ja mit dem Pfarrer zusammengesetzt und habe dann mit ihm zusammen einen Brief geschrieben. Und ist das ein langer Brief geworden oder hast du es relativ kurz gemacht? Eine Seite, ungefähr. Das Ganze letztendlich ist verursacht dadurch, dass du in der 30er-Zone 50 gefahren bist. Ne? Richtig. Wenn du 30 gefahren bist, hättest du besser bremsen können. So sagt es dann im Gericht dann halt dieser Gutachter, ja. Was ist bei der Gerichtsverhandlung rausgekommen? Zu was bist du verurteilt worden? 6 Jahre Führerscheinentzug. Eigentlich sollte ich lebenslang werden. Aber die haben mir dann halt gesagt, die geben mir noch eine Chance. Dann eine hohe Geldstrafe und halt Bewährungsstrafen. Wie hoch war die Geldstrafe? 4.000 Mark nur. 4.000 Mark, also keine hohe Geldstrafe. Es ist, in dem Sinne finde ich das irgendwie absurd. Also in dem Sinne hätte ich lieber, man sagt auch, mit Geld kann man nichts bezahlen, aber ich bezahle noch nicht mal was an die Familie, ich bezahle das ja noch an Kinderdörfer eigentlich. Also von daher finde ich das irgendwie ein bisschen, ist halt nicht irgendwie... Also findest du sehr, sehr gering und albern, 4.000 Mark, also 40.000 Mark. Ja, also ich würde Mark. Ehrlich gesagt, ich hätte auch mehr bezahlt und das dann, wenn dann an die Familie irgendwie für Beerdigung oder irgendwie sonst irgendwas. Also an Kinderdörfer zu bezahlen, das finde ich irgendwie ein bisschen... Du weißt über diese Familie, über die Frau, über die Hintergründe gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ich weiß nur, dass sie einen Bruder hat und der wollte mir damals also an die Gurgel. Ganz genau. Mhm. Aber das hat sich beruhigt. Und ja, das kam erst daher, weil ich dann irgendwann später jemanden kennengelernt hätte, ein Mädchen, mit der ich auch zusammen war, die genau in dieser Straße gewohnt hat. Mhm. Und dadurch kam das alles dann nochmal. Mhm. Aber sie hielt dann auch zu mir. So, das Ganze ist jetzt, du sagst, das war Anfang 1999, ist das passiert. Das ist ja noch nicht so ganz lange her. Nee. Ist das ständig Thema in dir? Denkst du da ständig dran? Täglich. Täglich. Es vergeht ja auch gar keine Situation, wo man sagt immer, scheiße, jetzt hast du nicht, jetzt kannst du nicht und alles geht vorbei. Und träumst du davon auch? Nee, das war die erste Zeit, ja. Ja. Ich stelle es mir auch so vor, wenn man auf der Straße geht und du siehst eine Frau mit einem Kinderwagen, das ist wahrscheinlich sofort diese ja, Assoziation. Ja, eigentlich immer. Es ist immer dieser Gedanke, ich bin jetzt 25, und irgendwann spielt der Gedanke mal auch, irgendwie Kinder zu haben. Mhm. Ja, und dann kommt es ja sowieso automatisch wieder. Mhm. Du hast, das gerade ja auch gesagt, im Zusammenhang mit dem Brief Kontakt mit einem Geistlichen gehabt. Ja. Du hast sicher mit dem auch darüber Gespräche geführt, du mit dieser Schuld, die du ja nun wirklich trägst, wie du mit dieser Schuld umgehen sollst. Was hat er dir geraten? Ja, halt erstmal weiterzumachen, das, was ich erstmal anstrebe. Und natürlich drüber nachzudenken, was ich da getan habe. Mhm. Man soll viel drüber nachdenken. Weil je mehr man nachdenkt drüber und je mehr man sich mit der Situation auseinandersetzt, umso besser kann man es auch verkraften. Sagt er. Und es hat auch so halt auch gewirkt. Irgendwie. Das ist ja richtig, aber ich glaube, letztendlich kannst du diese Schuld nicht wirklich wettmachen, nicht wegkriegen. Nee. Aber du kannst dieser Schuld ein gutes Leben entgegensetzen, dass du dich gut in deinem Leben, was hoffentlich noch lange vor dir liegt, dass du dich gut in deinem Leben verhältst. Ja, das ist schon richtig. Dass du da einfach einen Gegensatz schaffst. Im Nachhinein denkt man sich dann auch wieder, ja, ich glaube, ich hab's dann gut. Dass du es gut hast. Du sollst dich gut verhalten. Anderen Dingen, anderen Menschen gegenüber. Du sollst Das ist richtig. Du sollst gute Dinge tun. Das meine ich damit. Ich versuch's. Ich versuch's. Mhm. Also, ich kann es nur machen. Halt, das ist das Problem manchmal dann, denkt man so, ja, dann mache ich das, tue ich das gut und dann ist es gut. Aber der Frau geht es halt wieder nicht gut. Absolut. Davon wird das Kind auch nicht lebendig. Aber ich glaube, das ist die einzige Chance, wenn man etwas Schlimmes getan hat, dass man sich bemüht, für den Rest seines Lebens wirklich so viel Gutes zu tun, wie nur irgend möglich. Ja, richtig. Also ich bin auf dem besten Weg dahin. Mhm. Bist du denn hilft dir jemand dabei, mit diesen Seelenqualen, das sind ja Seelenqualen, fertig zu werden? Ja, meine Freundin und meine Eltern ja sowieso. Mhm. Aber so jemand Professionelles hast du noch nicht aufgenommen? Ich hatte schon. Hattest du schon? Ich hatte die Professionelle, also da jemanden, Psychologin. Mhm. Hast du das lange gemacht? Es ging über ein Jahr, anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre. Mhm. Und der Kontakt zu dem Geistlichen, ist der auch noch da? Also insoweit ich weiß, ist der Kontakt mit der Frau noch vorhanden, mit dem Geistlichen. Nur ich kann da nicht viel tun. Ich habe ja das mit dem jeweiligen Pfarrer da abgesprochen, halt mit der Familie halt brieflich Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und bis dahin habe ich halt noch mit ihm gesprochen teilweise und dann ist das halt so abgeflaut mit der Zeit. Wenn diese Frau, die Mutter, dir zurückschreiben würde, ja, einen Brief mit dem Tenor, dass es ein Unglück war und dass sie dir das verzeiht. Ja. Würde dir das sehr viel weiterhelfen? In erster Linie ja. Mhm. Weil ich weiß, dass ich erstmal beruhigt bin, dass ich in dem Sinne erstmal sagen kann, ja, ich habe so viel Scheiße gebaut, dass die Frau sagt, okay, es ist nun mal so, dass man halt im Leben mal irgendwann mal Bockmist macht. Mhm. Jetzt ist es bei mir so halt, dass es so ein schlimmer Bockmist ist. Mhm. Wobei man aber das dass die mir halt dann halt nicht irgendwie ins Gesicht sagt, ich habe das absichtlich gemacht, dass ich halt entschuldigt bin. Mhm. Das wird ja auch keiner denken und auch dir keiner dir. Ja, das war aber erst in der ersten Verhandlung war es aber so. Die haben mich halt als den Jugendlichen dahingestellt. Mhm. Und da bin ich auch zusammengebrochen in der ersten Verhandlung. Mhm. Aufgrund dessen. Und ich hätte es mit Absicht, also voll mit Absicht gemacht. Ja, mit angeblich 100 Stundenkilometer durchgefahren und. Ja, aber du bist ja nicht mit Absicht. Bis halt der Gutachter das natürlich dann widerrufen hat. Ja, das ist ja nur absurd. Du bist mit Absicht schnell gefahren, aber du bist nicht mit Absicht, du hast dir nicht vorgenommen, ich fahre heute ein Kind tot. Ne? Also, nee, ich bin auch nicht absichtlich schnell gefahren. Ich meine, das ist... Na gut, das lag ja in deiner Hand. Ne? Es lag in meiner Hand, das ist vollkommen richtig. Da möchte ich mich ja auch gar nicht jetzt irgendwie freisprechen von, überhaupt nicht. Es lag in meiner Hand, ich bin zu schnell gefahren und das ist Fakt. Nur viele übertreiben natürlich in der Hinsicht und das macht mir dann natürlich dann zu denken, irgendwie so wie, wie können die nur. Ich bin in der 30-Zone 50 gefahren, was im Endeffekt wirklich fast gar nichts ist in dem Sinne, wenn man sich das überlegt. Wenn ich jetzt 100 gefahren wäre, dann wäre es nicht zu verzeihen gewesen. Das ist halt ein Beispiel, dass es eben dann auch so passieren kann. Ne? Richtig, dass es auch mit 50 passieren kann. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, dass du über ein Jahr in psychologischer Behandlung warst. Möchtest du gerne mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte jetzt reden? Gerne. Ja, das ist Anna. Und die Anna ruft dich gleich an. Ja. Du legst bitte auf und Anna ruft dich an. Wunderbar. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Silvia. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Und eurem Team auch. Dankeschön. Jo. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 7 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 31 und 45 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich bin schuld an einem Unglück. Und ich möchte gerne, wenn ihr das auch möchtet, mit denen von euch reden, die ein Unglück verursacht haben, die wirklich schuld an einem Unglück sind. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt habe ich am Telefon die Simone und Simone ist 35 Jahre alt. Ja, hi. Guten Morgen, Simone. Grüß dich, guten Morgen. Ganz fein, dass du mir zuhörst. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob im Vorfeld das so richtig für mich ein Unglück war. Mhm. Aber um was geht's denn? Es dreht sich darum, wir haben, mein Mann und ich, wir sind jetzt im 18. Jahr, also 17 Jahre verheiratet. 17 Jahre schon? Ja. Mhm. Und wir haben nach ganz vielen Jahren endlich ein Kind haben dürfen und haben danach auch entschieden, dass wir keins mehr möchten. Also die Bindung war nicht so toll, aber wir haben ein großartiges Kind und wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Und haben uns dann entschieden, respektive er hatte dann entschieden, dass er sich dann eine Unterbindung machen lässt, also sprich eine Sterilisation. Ja. Mhm. Ich fand das ganz toll von ihm, weil er gesagt hatte, du, für mich ist das ein ganz kleiner Eingriff und bei dir ist das eine größere Geschichte. Das dauert 2 Tage, einmal Aua und dann ist das in Ordnung. Mhm. So, der Tenor ist aber, dass das jetzt schon fast 5 Jahre her war und es passierte also nicht. Dann bin ich jetzt vor... Wie, es passierte nichts? Er hat also er hat sein Wort nicht gehalten. Er hat, ach so, er hat wohl es nicht immer mal wieder so. Er hat wohl immer gesagt, ja klar, der nächste Urlaub oder dann und so. Mhm. Und aber es passierte wohl dann auch nicht so. Und ich habe auch keine anderen Verhütungsmittel, aber wir haben ganz konventionell verhütet. Mhm. Und es fehlte da auch jegliche Spontanität. Mhm. Irgendwann jetzt im Urlaub habe ich dann... ihn nochmal darauf angesprochen habe, ich sage, hör mal zu, es tut mir leid, aber ich finde das so schade, weil wir hatten von vornherein geklärt, er selber hatte von vornherein gesagt, ich mach das und ich habe dann ihn einfach beim Wort genommen. Mhm. Ich muss dir mal fragen, du sagst, ihr habt keine Verhütungsmittel genommen, wie habt ihr es denn dann hinbekommen in all den Jahren, dass du nicht nochmal schwanger geworden bist? Ich hab Temperatur gemessen, er hat Präservativ benutzt und es hat schon funktioniert. Mhm. Meine 18 Jahre, so, dann und kann das, man das. Ja, natürlich. Also in diesem Urlaub, in diesem Jahr hast du es nochmal thematisiert. Ja, absolut. Mhm. Und das ist jetzt ungefähr 2 Monate her, da habe ich dann gesagt, hör mal zu. Warum lässt du es nicht machen? Jetzt bitteschön. Mhm. Ich habe dann gesagt, also die ganze Zeit hältst du dann im Grunde mich hin, sagst wohl ja, du würdest machen, hat auch überall erzählt, ja, ich mach das und ich lass mir das machen und meine Frau braucht das nicht und so. Mhm. Und jetzt nehme ich dich einfach beim Wort. Und ich hätte gerne, dass du das jetzt bitte machst, weil eine Schwangerschaft für uns kommt nicht mehr in Frage. So, du hast ja die Sendung, ich bin schuld im Unglück. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt der Knüller. Mhm. Er hat dann tatsächlich auch auf mein Drängen hin, nicht in irgendeiner Form sehr, sehr freiwillig, sondern mehr auf mein Drängen hin, sich dann diese Unterbindung vor 3 Wochen machen lassen und kommt seitdem nicht mehr auf die Beine. Wie, er kommt nicht mehr auf die Beine? Die OP ist schiefgelaufen. Mein Mann ist Diabetiker, das heißt insulinpflichtiger Diabetiker. Mhm. Und die dieser Heilungsprozess ist einfach nicht vonstatten gegangen. Wie geht es ihm denn im Moment? Es geht ihm katastrophal. Was genau geht ihm denn, schlecht? Die Samenleiter sind so durchtrennt worden, dass Gefäße verletzt worden sind und dass der Hoden morgen früh amputiert wird. Ach du Liebe. So. Kann man denn da nicht sagen, dass das schlecht gemacht worden ist, dass es falsch gemacht wurde? Ich sag das jetzt einfach mal frech. Weil aber eigentlich, ich bin auch darüber informiert, dass das wirklich ein ganz kleiner ambulanter Eingriff ist. Für jeden. Mit geringsten Risiken. Wir haben mit Sicherheit mit 2000 Leuten gesprochen, also ich übertreibe vielleicht, aber wir haben ganz, ganz viele Menschen gesprochen, die gesagt haben, du, 2 Tage, aua, und dann ist das vorbei. Ja, ja, ja. Und sonst hätten wir das auch vielleicht gar nicht gemacht. Jetzt ist dein Mann, ich hätte mir das dann machen lassen. Ja, jetzt ist dein Mann so erkrankt dadurch. Absolut. Wie ist denn die Stimmung bei euch zu Hause? Vor allen Dingen bin ich allein. Wir haben halt den fast 5 Jahre alten Sohn und ich bin zwar jeden Tag dann nach meiner Praxis im Krankenhaus. Und ach, er liegt sogar im Krankenhaus? Ja, klar. Ach so. Und das liegt er jetzt schon seit ganz langer Zeit. Also kurz nach dem Eingriff hatte er, das war ambulant gemacht, wie das eigentlich auch üblich ist. Wie lange liegt er denn jetzt im Krankenhaus schon? Lass mich nicht lügen. Also es sind jetzt 12 Tage. Und es war halt, nach dem Eingriff war ungefähr 3 Tage, hat man gesagt, 3 Tage ist okay, wenn man dann eine Hodenschwellung hat und so, das muss man kühlen, hochlegen und sich ruhig halten, dann ist das kein Thema. Aber es hat sich einfach kompliziert und es ist schlimmer geworden, sodass er ins Krankenhaus musste. Ich meine, du weißt, wie ein Hoden aussieht und dieser Hoden ist nicht mehr zu erkennen. Der ist wie ein aufgeblasener Luftballon und eine maßlose Entzündung. Und ist es denn, wenn der Hoden entnommen wird, wie ist denn die Prognose? Wird ihm denn dadurch geholfen werden können? Oder es wird auf jeden Fall größeres Unglück verhindern. Mhm. Macht er dir Vorwürfe? Also unterschwellig, ja. Mhm. Mhm. Er sagt jetzt nicht, hättest du mich nicht gedrängt, dann wäre das jetzt nicht so weit gekommen. Dazu sind wir einfach zu lange schon zusammen. Aber machst du dir denn selbst Vorhaltung? Ich mache mir grauenvolle Vorwürfe. Wobei es natürlich wieder so eine sehr zwiegespaltene Geschichte ist, weil ich will jetzt keine Zahl so sagen, ich könnte sie nur aus der Fantasie nennen, aber dass vielleicht bei 95% all dieser Eingriffe nichts passiert. Ne? Jo, aber er hatte den Griff ins Klo. Und ich mache halt mir die Vorwürfe, weil ich hätte doch auch in meiner Hand gehabt, mir selbst zu helfen. Ich hätte doch auch mir die Unterbindung machen lassen können. Nur ist es komplizierter bei Frauen, ne? Ja, viel, viel komplizierter. Aber wenn ich jetzt überdenke, ich meine, vorher wusste das keiner, aber er ist total down. Ich meine, eine Hodenentfernung ist nicht so ganz unkompliziert. Und ist das wirklich, hat sich das wirklich gerechnet? Hat sich das wirklich gelohnt? Und dann muss ich sagen, nein. Aber man muss immer wieder entgegenhalten, dass damit nun wirklich niemand hätte rechnen können. Und aufgrund der Informationslage, die man so hat, wart ihr und du und er ja davon ausgegangen, dass es gut geht. Ne? Ja. Und du bist ja nicht bewusst, du hast ihn ja bewusst nicht in ein großes Risiko hineingedrängt. Nein, nicht in das große Risiko, aber ich habe ihn beim Wort genommen und ich habe ihn ganz einfach auch mehr oder weniger dazu gedrängt, eigentlich nur sein Wort zu halten. Ich bin ganz stolz auf ihn gewesen damals, dass er gesagt hat, hallo, ich mach das. Meinst du denn, Simone, jetzt, ihr seid so lange zusammen, 17 Jahre, und ihr habt ein Kind von 5 Jahren, ne? Sagst du, ungefähr 5 Jahre alt. Meinst du, dass eure Liebe diese und eure Bindung, eure enge Bindung, das schaffen wird zu bestehen, ist diese große Krise? Ich denke schon, dass wir das überstehen und ich denke nicht, dass deswegen unsere Liebe wirklich leidet. Aber ich glaube, dass er... Ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber... Ich denke mir, dass er so wahnsinnige Trauer in sich hat, dass ich letztendlich doch derjenige war, der gesagt hat, du machst das jetzt. Sagst du ihm das, dass du dir so Vorwürfe machst? Absolut. Ja. Ja. Immerhin, das ist ja auch schon mal viel wert. Wir reden da schon drüber und er winkt auch ab, aber ich kenne ihn so gut, dass er doch insgeheim sagt, hätte ich bloß nicht auf sie gehört oder so. Und das macht mich fertig. Ich glaube, das ist auch erstmal sehr menschlich, dass er das so denkt. Hätte ich es bloß nicht gemacht. Mhm. Jetzt kann man nur hoffen. Und ich hoffe wirklich und drücke alle Daumen, die ich besitze, dass jetzt diese Hodenentfernung operativ gut über die Bühne geht und dass er danach gesund wird und dass es übersteht, dass es gut übersteht. Weißt du, es ist überhaupt noch die einzigste Chance, dass er gesund wird, wegen der Diabetes. Mhm. Und die Hodenentfernung ist unvermeidlich. Mhm. Und ich hoffe dann, dass danach, dass sich das dann wieder einpendelt mit euch beiden auch. Denn man kann sich ja jetzt keine gegenseitigen Vorwürfe machen, es bringt ja gar nichts. Gegenseitig machen wir gegenseitig nicht. Sowieso nicht, ist klar, ja klar. Aber weißt du, es ist so, dass ich mir die Vorwürfe mache und du warst gerade da. Mhm. Sorry. Mhm. Und deswegen rede ich auch mit dir. Ja. Aber ich sag dir trotzdem nochmal, eigentlich wirklich, ganz objektiv gesehen, finde ich nicht, dass du dir die Vorwürfe machen musst. Ich verstehe, dass du sie dir machst. Ich würde sie mir auch machen an deiner Stelle. Aber da du ja mit wirklich gutem Wissen und Gewissen ihm das vorgeschlagen hast und er es dann auch gemacht hat, finde ich, dass das Ganze sehr abschwächt. Natürlich ein Restrisiko ist immer da, ist klar. Nur deswegen sage ich ja, jetzt wollen wir nur alle gemeinsam hoffen, dass er wieder fit und gesund wird. Ja, es ist die einzigste Hoffnung im Moment. Und er hat auch dadurch wahnsinnige Tiefpunkte und er weint auch wahnsinnig oft. Mhm. Ich möchte, dass du ihn von mir von ganzem Herzen grüßt und die besten Genesungswünsche ausrichtest. Und ich wünsche euch beiden für eure Zukunft und eure Ehe, dass ihr das übersteht und dass ihr wieder gut und toll zusammenleben könnt, Simone. Sollten wir mal die Gelegenheit haben und dann werde ich dir vielleicht mal im Jahr berichten. Das wäre sehr nett. Vielleicht auch schon früher. Ja, vielleicht auch schon früher, bitte. Wenn ich mal durchkomme wieder und dann freue ich mich riesig. Aber danke, dass du mir zugehört hast. Alles Gute von Herzen, Simone. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Melanie, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Melanie. Das Thema ist, ich bin schuld an einem Unglück. Ja, und zwar fühle ich mich schuldig an dem Tod meines Freundes. Und was ist genau passiert? Ja, das war vor ungefähr 2 Monaten. Er war halt meine absolut große Liebe. Und er hatte Geburtstag, beziehungsweise wir wollten in seinen Geburtstag reinfeiern und sind zu seinem besten Freund gefahren. Ja, und dann war halt früher morgen, 1 Uhr morgens an seinem Geburtstag. Und dann kam er dann an, er hätte ein paar Ecstasy-Pillen besorgt und wir sollten das mal ausprobieren. Mhm. Also man muss dazu sagen, wir hatten davor nie irgendwie jetzt was damit zu tun, noch vorher noch nie. Keine Erfahrung mit Drogen, keine Erfahrung mit Ecstasy. Also jetzt bei anderen Leuten schon mal gesehen, aber selber keine Erfahrung gemacht. Mhm. Und halt zu seinem Geburtstag. Und dann habe ich, ja, was weiß ich, was mich da geritten hat, habe dann gesagt, ja, ist okay, probieren wir mal aus. Und das war dann auch am Anfang natürlich alles super toll. Wie viele Pillen hat denn jeder von euch genommen? Über die ganze Nacht verteilt, ich 2, er 3. Mhm. Also schon in etwas größeren Abständen. Mhm. Ja, und dann war das halt alles super toll. Und dann hatten wir dann irgendwann mal so gegen 8 Uhr war es dann mal morgens. Was habt ihr während der ganzen Zeit gemacht? Rumgelegen, getanzt, abgedreht einfach. Ihr wart alleine, ne? Wir waren mit seinem besten Freund alleine und mit dem Freundin, die Freundin davon, die lag halt im Bett und hat geschlafen. Und der Freund, der beste Freund, hatte auch Pillen genommen? Ja, der hat auch was genommen. Und ja, dann war es gut 8 Uhr morgens, dann stand er im Bad, und dann hörten wir einen Knall. Und dann sind wir hingelaufen und haben ihn gefragt, was passiert ist, weil er stand da halt ganz normal. Der meint ja, er hätte sich nur gestoßen, es wäre nichts passiert. Im Nachhinein ist rausgekommen, dass er bei diesem Sturz Hirnblutung bekommen haben muss. In dem Moment haben wir halt nichts davon wahrgenommen. Was dann halt war, dass er angefangen hat zu fantasieren. Dass er die Augen komplett nach hinten weggedreht hat, bis man nur noch das Weiße gesehen hat. Und naja, dann richtig angefangen hat zu fantasieren, Quatsch zu labern, Dinge gesehen hat, die gar nicht da waren. Hast du da schon Angst bekommen? Hast gedacht, hier stimmt was nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Du hast gedacht, das hängt mit der Droge zusammen irgendwie. Ja, das hängt damit zusammen. Er hat jetzt einen besonders heftigen Trip. So schon kam einem so ein bisschen merkwürdig vor, aber nicht so, dass man besorgt gewesen wäre. Ich habe halt die ganze Zeit versucht, ihn anzusprechen, ihn in die Realität zurückzuholen. Und das klappte auch irgendwie. Er hat dann mir auch immer geantwortet. Wann verschlechterte sich der Zustand? Es verschlechterte sich eigentlich die ganze Zeit im Rückblick. Jetzt im Rückblick gesehen, die ganze Zeit wurde das, nahm das ganz rapide, die nächsten 4 Stunden wurde das immer schlimmer. Wann waren die Signale bei dir an oder bei euch an, dass du sagtest, es muss irgendwas geschehen? Erst im letzten Moment. Also das war dann, irgendwann dachten wir, naja, wir müssen ihn jetzt dazu bekriegen zu schlafen, weil er sich natürlich auch angestrengt hat. Er hat dann auch gegen Wände gepoltert und koordinierte Bewegungen gemacht. Und naja, dann haben wir ihn halt, wollte er nochmal aufstehen und konnte nicht mehr richtig aufstehen, hat nur gezittert. Da dachten wir, das ist jetzt einfach Erschöpfung. War er da ansprechbar noch? Konnte man mit ihm kommunizieren? Ja, zumindest, dass er zeitweise immer mal geantwortet hat. Dann haben wir uns mit ihm aufs Sofa gesetzt und ihn in den Arm genommen und so in den Arm gelegt, einer rechts, einer links, und haben halt beruhigend auf ihn eingeredet. Da ist er auch ruhig geworden. Dann dachten wir waren eigentlich immer noch nicht so nervös, weil wir gedacht haben, der schläft jetzt ein. Irgendwie kam mir das aber halt komisch vor, dass er jetzt auf einmal so ruhig wurde. Da habe ich dann seinen Puls gefühlt. Und das ging eigentlich auch noch, war auch noch kräftig, ja. Und dann lief er dann auf einmal blau an. Da haben wir schon zu der Freundin von dem Bekannten rübergebrüllt, sie soll einen Notarzt rufen. Also und da war absolut die Notlage klar, ne? Ja, in dem Moment war das klar. Ja. Da. Und dann sind seine Augen dann auf einmal starr geworden. Und in dem Moment hat er nur noch Reflexatmung gehabt. Nachher kam dann raus, dass er da wohl schon hirntot war. Und dann hat... Er ist quasi in euren Armen gestorben? In unseren Armen gestorben, ja. Und dann, in dem Moment wussten wir auch noch nicht richtig, was wir jetzt machen sollen, weil er hat ja noch, sein Körper hat ja noch geatmet. Und in dem Moment, ich fühlte halt den Puls, merkte ich dann, der Puls ist auch weg. Und dann dachte man natürlich, scheiße. Also in dem Moment dachte man noch, wir können den jetzt zurückholen. Wir haben natürlich, und zwar bewusst, dass er jetzt... Und da war immer noch so die Vorstellung, das ist jetzt ein Resultat der Droge. Dir war ja nicht klar, dass... In dem Moment war uns klar, dass er... stirbt, dass er uns hier jetzt wegstirbt, aber wir dachten, wir tun jetzt alles dafür, ihn zurückzuholen. Und das war so ein banaler Gedanke, wie der hat doch jetzt Geburtstag, der kann jetzt nicht einfach sterben. Und halt so dieses Idealistische, was man sich immer auf dem Fernsehen vorstellt, dieses, was einem da immer vorgespielt wird. Dann kam irgendwann der Notarzt. Also wir haben 15 Minuten lang versucht, ihn wiederzubeleben, ohne Erfolg. Da sind dann auch seine Finger schon blau geworden und alles, da war mir schon klar. Hat der Notarzt denn dann in der Wohnung den Tod festgestellt? Die haben eine Dreiviertelstunde noch weiter versucht, ihn wieder zu beleben. In der Wohnung, und es hat nicht geklappt. Ja, das waren dann auch mehrere Faktoren, die zusammenkamen. Es wurde nachher festgestellt, er hatte ein schwaches Herz, was auch durch diese Anstrengung zusätzlich noch versagt hat. Seine Organe haben versagt durch die Anstrengung, seine Lunge hat eingeblutet. Ja, und wir machen uns halt diese wahnsinnigen Vorwürfe, dass wir nicht früher reagiert haben, zumal ich eigentlich vorher schon diese Anzeichen von Hirnblutung kannte. Dieses Augen wegdrehen, das war halt... Das kanntest du als Anzeichen von Hirnbluten? Ja, durch eine Bekannte, deren Kind auch mal Hirnblutung hatte, da habe ich mich dafür interessiert. Ja, aber das Fatale ist ja in der Situation, dass man alles auf die Droge schieben konnte. Ja, vor allen Dingen hat es in dem Moment gar nicht Klick gemacht. Dieses Augen wegdrehen hat mir in dem Moment gar keine Sorgen gemacht. Und einen Tag später saß ich da, mein Gott, du hast alles gesehen. Erstmal dieses Augen wegdrehen, dieses Fantasieren, das ist ja auch typisch dafür. Ich bin nicht sehr bewandert in Sachen Ecstasy, aber ich glaube, das ist aber auch sehr viel, ne, wenn man 3 Pillen in der Nacht nimmt. Soweit ich das so gehört habe. Vom Bekannten verschieden ist, es kommt ja halt drauf an, wie rein die Pillen sind, habe ich mir sagen lassen. Es gibt welche, da kann man wohl... einen ganzen Haufen schlucken, ohne dass was passiert, und dann gibt es welche, die hammermäßig reinhauen. Also, den Vorwurf, den du dir machst, oder du sagst, ich bin schuld mit an diesem ungeheuren Unglück, ist nicht, dass du dich zusammen mit ihm eingelassen hast auf diesen Drogentrip. Auch das, beides zusammen. Und dass du es nicht vorzeitig erkannt hast. Nun ist das Ganze ja nun mal gerade erst 2 Monate her. Ja. Wie geht es dir heute zur Zeit? Immer noch beschissen. Absolut beschissen. Also wenn ich drüber rede, denke ich, kann ich gut gefasst drüber reden. Und mir hilft dieses Reden darüber auch immer wieder. Ja, ja. Aber es gibt halt einfach Momente, ich meine, er war wirklich meine absolut große Liebe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war halt bumm, das ist er. Wie lange wart ihr zusammen? 1 Jahr. Wir haben uns vor 1,5 Jahren im Internet kennengelernt, sind dann vor etwas über 1 Jahr zusammengekommen. Hat dir irgendjemand aus dem Umfeld von deinem Freund... aus der Familie, hat dir jemand Vorwürfe gemacht? Ja, seine Verwandtschaft macht mir, oder einige seiner Verwandtschaft machen mir schon Vorwürfe, jetzt unausgesprochen, man merkt es halt an deren Verhalten, dass sie... Aber die Eltern nicht von ihm? Am Anfang schon, aber, also uns sagt auch jeder, eigentlich auch die Ärzte haben gesagt, euch trifft da keine Schuld, ihr seid keine Ärzte gewesen. Ihr habt zwar eine Dummheit gemacht, aber ihr könnt nichts dafür, aber Und die Verwandten, also die Eltern selber, machen mir auch keine richtigen Vorwürfe. Mhm. Und ich habe auch noch Kontakt zu seiner Schwester, aber... Nun war die Situation in der Nacht, warst du ja auch noch immer ein bisschen auf Pillentrip, ne? Mhm. Und hast da ja wahrscheinlich die Realität auch noch etwas anders wahrgenommen, als sie denn nun in Wirklichkeit ist. Wie war es denn dann, als du dann wirklich auch nüchtern warst? Also in dem Moment, denke ich, habe ich es auch schon sehr realitätsbewusst wahrgenommen. Mhm. In dem Moment, wo er gestorben ist und auch die Stunden davor, weil ich relativ klar, weil ich eigentlich mehr damit beschäftigt war, wir dachten halt, er hat einen schrecklichen Trip, wir müssen den da jetzt runterkriegen und damit war ich beschäftigt. Mhm. Da so insofern klar denken konnte ich schon. Und naja, ich hatte halt einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen schon direkt nach seinem Tod. Ich durfte ja nochmal zu ihm, mich praktisch von ihm nochmal verabschieden, nochmal in den Arm nehmen. Und das in seinem, zu seinem Geburtstag, an seinem Geburtstag ist es passiert. Ja, ich meine, am Anfang, das Schlimme war auch, wir haben dann die ganzen Bekannten und Verwandten verständigt und jeder kam dann am Telefon an, das ist jetzt ein Witz, weil er war auch für so eine makabren Scherze bekannt, jetzt nicht so schlimm, aber das war schon so eine Scherze getrieben. Also man sitzt da und will eigentlich sagen, klar ist das ein Scherz, du sitzt jetzt neben mir, ich gebe ihn. Ein unglaubliches Telefonat, stelle ich mir auch vor, dass man dann die Verwandten und Freunde anruft und das sagen also muss. Seine direkten Verwandten, das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht übers Herz gebracht, das hat sein bester Freund gemacht. Und welcher Geburtstag war das eigentlich? Wie alt wäre er geworden? 22. Wie hast du die Beerdigung verkraftet? Ich konnte gar nicht bei der Beerdigung dabei sein, weil er in der Türkei beerdigt wurde. Mhm. Und ja, erst stand nicht fest, wann die Obduktion ist. Dann war die, das war ein Samstag, wo er gestorben ist, dann war die Obduktion mittwochs. Mhm. Dann wurde halt mittwochs nachmittags freigegeben, direkt rüber geflogen und am nächsten Morgen dort beerdigt. Das heißt, er kommt aus einer türkischen Familie? Ja, und der ist jetzt in der Türkei begraben. Ist das nicht auch schlimm für dich, dass du das nicht... Das ist sehr schlimm für mich. Ich sagen halt sehr viele, es ist egal, wo der Körper liegt, aber für gern... mich wäre es wichtig, einfach mich hinsetzen zu können. Also ich werde auch sicherlich in der nächsten Zukunft rüberfliegen. Mhm. Das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Natürlich, ja. Es wäre natürlich für dich hilfreicher, wenn du auf einen Friedhof in deiner Umgebung gehen könntest und ihn da besuchen könntest. Ne? Ganz genau. Einfach auch schon das Wissen, ich kann jederzeit hingehen, wann mir danach ist. Und naja, das Schlimme halt für mich ist diese Gewissheit, ich kann ihn nie wieder in den Arm nehmen, ich hab ihn nicht mehr um mich rum, weil, naja, wir hatten, auch wenn wir jetzt nicht lange zusammen waren, wir merken halt, es ist was Besonderes zwischen uns und wollten lange, lange zusammenbleiben. Und ich kann mir halt die Zukunft ohne ihn einfach nicht vorstellen. Und es ist so sehr schwierig, wenn auch sogar Ärzte sagen, dich der Schuld freisprechen und sagen, das konntet ihr gar nicht wahrnehmen. Aber man hat ja subjektiv dann doch das Gefühl, ne? Und das zu überwinden. Ich meine, die Sache ist, es kann uns auch keiner sagen, an welchem Punkt wir ihm hätten helfen können bei Hirnblutung. Es ist halt diese Sache, wenn wir es direkt in dem Moment reagiert hätten, hätten sie ihm wahrscheinlich helfen können. Aber realistisch gesehen, selbst wenn wir jetzt eine Stunde später, nachdem diese Hirnblutung eingesetzt haben, einen Notarzt gerufen hätten, wären wahrscheinlich irreparable Schäden zurückgeblieben. Aber und der Auslöser, ihr meint, der Auslöser war der Sturz in dem Badezimmer? Ja, also ohne, ich will da jetzt von dem Ecstasy gar keine Schuld freisprechen, wenn wir das nicht genommen hätten. Dann wäre uns von Anfang an klar gewesen, da stimmt was nicht. Dann wäre er vielleicht auch gar nicht gestürzt. Und liebe Melanie, ich möchte dir sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Das ist die Anna, ich sag's dir auch nochmal, sehr nette Kollegin. Mhm. Sie wird dich gleich anrufen. Ich weiß nicht, ob sie es sofort schafft nach diesem Telefonat. Sie hat auch noch ein paar andere Gespräche im Moment. Aber sie wird dich auf jeden Fall in der nächsten Zeit, in der nächsten Viertelstunde anrufen. Mir tut das sehr, sehr leid für dich, was passiert ist. Und wünsche dir trotzdem viel Kraft für die nächste Zeit, einigermaßen so in deinem Leben wieder etwas Richtung zu finden. Ja, ich versuche es. Alles Gute. Alles klar, danke schön. Auf Wiederhören. Marius, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Abend, Domi. Ja, hallo Marius. Was ist bei dir passiert? Ja, meine Mama, die hat zwei Tage vor Weihnachten Selbstmord gemacht. Deine Mama? Meine Mutter. Deine Mutter, Ja, die hat Selbstmord begangen, vor zwei Jahren, zwei Tage vor Weihnachten. Ja. Und ich gebe mir daran die Schuld, überwiegend, weil... Ich habe halt in meinem Leben ziemlich viel Scheiße gemacht, bin immer öfter strafrechtlich mit Schaden getreten, habe eigentlich mich immer nur mit meiner Mama gestritten, nicht so gutes Verhältnis geführt. Und das hat meine Mama wirklich stark mitgenommen, was man später gesehen hat, ja. Du gibst dir die Schuld, weil du ihr so viel Kummer bereitet hast. Ja, ich gebe mir die Schuld, weil das geht nicht anders. Aber ich habe mich mit meiner Mama immer nur gestritten, ich habe mit der kein vernünftiges Wort mehr gesprochen am Ende. Nur noch Streit bei uns. Da warst du, du warst da 17 Jahre alt, als das passiert ist. Ja, wie viele Jahre ging denn der Streit? Da ging, ich sag mal so, ab meinem dritten Lebensjahr. Wir haben da noch in Polen gewohnt. Von Kindheit an. Aber da haben wir uns noch nicht gestritten. Mhm. Da war das, ich habe öfter Schläge bekommen, wissen Sie? Also von meinem Bruder, der hat mich geschlagen, meine Mutter ab und zu. Mhm. Vielleicht, ich weiß, ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, vielleicht habe ich da auch Scheiße gebaut gehabt, ich weiß das nicht. Mhm. Hat deine Mutter einen Brief hinterlassen? Nein, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Wie hat deine Mutter sich umgebracht? Ich weiß das nicht. Du weißt das nicht? Ich weiß das nicht. Ich weiß nur, ich habe die Tür aufgemacht, die Badezimmertür hat. Und meine Mutter, die lag da in der Badewanne und alles war voller Blut. Die ganze Badewanne, weil das Wasser war noch drin. Mhm. Und meine Mama, die lag halt in der Badewanne und das Wasser war mit Blut verfärbt. Wissen Sie, wie ich meine? Und das Wasser war noch am Laufen. Mhm. Was hast du da gemacht? Du hast sie quasi gefunden. Ich habe sofort angefangen zu schreien. Ich bin durchgedreht. Ja, ich bin dann sofort zum Telefon gerannt, habe 112 gewählt. Mhm. Notruf halt, bin dann zu meiner Freundin zurück, die war auch schon voll hektisch am Schreien. Mhm. Ja. Hab der gesagt, geh zum Hörer, nimm einfach, rede. Mhm. Die sind schon dran. Dann bin ich zu meinen Nachbarn gerannt, hab da geschrien, vor die Tür getreten und alles. Ja. Als du deine Mama gefunden hast, war sie schon verstorben? Nein, sie war noch am, wie soll ich sagen, ja, sie war noch so halb am Atmen. Dann bin ich wieder zurück zu meiner Mutter gerannt, hab sie in den Arm genommen, damit die mit dem Kopf nicht noch abtauchte unter das Wasser, weil ich war ja noch am Atmen. Mhm. Und hab die ganze Zeit, ich schwöre die ganze Zeit, hab ich Gott angefleht. Ja, wenn es die gibt, lass die Frau nicht gehen, die hat noch nie irgendwas getan im Leben. Wenn dann nicht mich, aber nicht diese Frau, ja. Mhm. Ich schwöre, ich hab alles. Boah, das war voll krass. Wie ging es denn dann weiter? Kam ein Rettungswagen? Ja, erst kam die Polizei, dann kam der Rettungswagen. Ja, dann sollte ich rausgehen. Also bin ich rausgegangen, meine Freundin ist auch rausgerannt. Alles am Schreien, ich war nur am Weinen, nur am Weinen. Mhm. Dann kommt meine Schwester noch zu mir, ja. Die erste, die sagt zu mir, du hast Mama in Wirklichkeit noch nie geliebt, weil ich habe wirklich viel Scheiße gebaut, gebe ich zu, ja. Aber hat ich weiß nicht, das, ne, wo die das zu mir gesagt hat, ne, das hat mir so wehgetan, weil ich habe meine Mutter wirklich über alles geliebt. Ja. Hat die Polizei sich mit dir irgendwie auch noch unterhalten oder sich mit dir beschäftigt? Ja. Ich wurde dann später halt vernommen, was da eigentlich abgelaufen ist von der Mordkommission. Hab dir meine Aussage gegeben, so, und dann wurde ich in die Psychiatrie gebracht, weil ich hatte ja keinen Vater und nichts. Mhm. Also, ich durfte auch nicht in die Wohnung, weil, wie heißt das, versiegelt oder so? Das ist versiegelt worden, ja. Mhm. Ja, dann war ich halt in der Psychiatrie, ja. Wie lange warst du in der Psychiatrie? 2 Tage, ja. Ach so. Mhm. Erst. Ich wollte zu deiner Mutter noch fragen, ist sie dann noch in eurer Wohnung verstorben oder später im Krankenhaus? Also, die Polizei, die hat mir gesagt, die ist auf dem Weg zum Krankenhaus, die ist im Krankenwagen verstorben, auf dem Weg zum Krankenhaus. Mhm. Aber meine Schwestern und so, meine Kollegen, die dann auch alle am Haus standen, die haben mir gesagt, meine Mutter ist noch im Haus verstorben. Du warst ja ein ganz junger Mann damals, von 17 Jahren. Und du hast bei deiner Mutter alleine gewohnt. Es gab keinen Vater. Es gibt keinen Vater. Nein, mein Vater, ich war noch nicht auf der Welt, ist der abgehauen. Mhm. Wie hast du dann weitergelebt danach? Was ist geschehen? Ja, ich habe halt eine Bewährung offen gehabt. Und weil ich habe ja Scheiße gebaut gehabt, dadurch ist meine Mutter eigentlich erst verstorben, weil die haben uns die Tür aufgetreten. Und das hat meiner Mutter sozusagen den Rest gegeben, ja. Dann musste die nicht mehr weiter. 2 Tage später hat die dann Selbstmord gemacht. Mhm. Dann kam ich. Achso, die Polizei hat auch schon mal eure Wohnung gestürmt, kurz bevor sie sich selbst getötet hat. 2 Tage davor. 2 Tage und das, davor. Und das war diese Wohnungsstürmung. Mhm. Das war der Auslöser dafür im Endeffekt, dass meine Mutter sich das irgendwie. Das muss so gewesen sein. Was hast du denn danach gemacht? Wo hast du denn gewohnt danach? Ja, wie gesagt, ich habe dann eine Bewährung offen gehabt, die wurde widerrufen. Mhm. Dann erst war ich halt die 2 Tage in der Psychiatrie, dann mein bester Freund, ja. Mhm. Ich bin ihm dankbar dafür, dass es den Jungen gibt, ja. Der hat mit seiner Mutter gesprochen, die haben mich aufgenommen. Aber du bist ja heute, ich höre das ja immer noch so aufgewühlt und machst dir die ganz großen Vorwürfe, dass du schuld am Tod deiner Mutter bist. Weil das ist ja im Endeffekt. Mhm. Hätte ich die ganzen Scheiße nicht gebaut, ja, hätte ich nicht meine Mutter, zum Beispiel, wenn die gesagt hat, komm um 9 Uhr nach Hause, wäre ich dann nicht um 11 Uhr gekommen, sondern um 9 Uhr. Mhm. Oder wenn die gesagt hätte, ich hatte öfter Umordnung in meinem Zimmer, ja, wo die gesagt hat, räum dein Zimmer auf, hätte ich das aufgeräumt, dann wäre ich vielleicht nicht so weit gekommen. Gehst du, Marius, oft zum Grab deiner Mutter? Ich versuche so oft wie möglich dahin zu kommen. Ich sag mal so, einmal im Monat. Jetzt ist unsere Sendung gleich zu Ende, Marius. Ja. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Okay, ciao. Das war unsere Sendung. Ich bin schuld an einem Unglück. In der Technik war Michael Jansen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Da könnt ihr mich anrufen wieder zu allen Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet und wie gesagt, um 1 sind wir hier im Radio und im Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.